Bettler. Satish Kumar in Elegant Simplicity, erschienen 2019, gehörte in seiner Kindheit und Jugend der radikalen Sekte der Jain an, deren ethischer Rigorismus nach Wikipedia jeden persönlichen Besitz verbot. Er aß als Bettelmönch nur, was man ihm gab. Später schloss er sich Gandhi an und reiste mit einem Gefährten ohne Geld und zu Fuß von Indien und Pakistan über Moskau nach London und Paris, schließlich per Schiff auch nach Washington, um die Atommächte um Frieden zu bitten. Sich auf Geschenke angewiesen zeigen, das erscheint hier als Ausdruck äußerster Demut. Gleichzeitig weisen Bettelnde die Gebenden oder Nichtgebenden darauf hin, wer sie sind in diesem Moment. Zitat von Robert K. Merton nach Lewis Hyde, The Gift. Die Bettlerschale des Buddha repräsentiert die Offenheit gegenüber dem Geschenk des Seins. Wenn Mönche betteln, so nicht als selbstsüchtige Personen, die von jemand anderem etwas bekommen wollen, sondern sie öffnen sich der Interdependenz aller lebendigen Wesen, die der Idee von Compassion und Empathie zugrunde liegt. Es ist ihre Aufgabe, das, was leer ist, von Tür zu Tür zu tragen. Sie machen keinen Profit, bleiben nur am Leben, falls das Geschenk sie erreicht. Ihr Wohlergehen oder ihre Not spiegeln den Zustand der sie umgebenden Gesellschaft.